Problemlösung durch ein prinzipienzentriertes Modell. Am Anfang dieses Buches habe ich gesagt, wenn das Paradigma der ganzen Person zutrifft, gibt uns das eine ungewöhnliche Möglichkeit, die größten Probleme in unseren Organisationen zu erklären, vorherzusagen und zu diagnostizieren. Davon bin ich überzeugt. Meiner Ansicht nach haben das Modell der ganzen Person und der Entwicklungsprozess tatsächlich jene Einfachheit, die nach der Komplexität kommt. Im Laufe der Jahre habe ich Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt gebeten, ihre größte persönliche Herausforderung zu identifizieren. Jene, die sie nachts nicht schlafen lässt. Dann habe ich die Leute aufgefordert, mir ihr Problem in ihrem Beruf oder ihrer Organisation zu nennen. Denken Sie einfach über die Herausforderung nach, vor der Sie gerade stehen. Was könnten Sie durch Vision, Disziplin, Leidenschaft, Ihr Gewissen und die sieben Wege auf der persönlichen Seite, durch Handeln als Vorbild, Visionär, Koordinator und Coach in Ihrer Führungsrolle und durch Klarheit, Verpflichtung, Aktion, Synergie, Ermöglichung und Verantwortung im Kontext einer Mission, einer Vision und von Werten in Ihrer Organisation tun? Wie bei der ökologischen Beziehung zwischen den vier Dimensionen der moralischen Autorität, werden Sie auch zwischen den Modellen der wahren Größe und ihren verschiedenen Elementen beim Lösen Ihrer Herausforderungen eine profunde Ökologie und Sequenz finden. Das Modell der ganzen Person, Körper, Verstand, Herz und Geist, ist sehr stark und weitreichend. Es umfasst die vier Intelligenzen, IQ, EQ, PQ und SQ. Es beinhaltet die vier Grundmotivationen oder Lebensbedürfnisse, zu leben, zu lieben, zu lernen und ein Lebenswerk zu schaffen. Es repräsentiert außerdem die vier Attribute der persönlichen Führung, Vision, Disziplin, Leidenschaft unter der Leitung des Gewissens, und stellt sie in Form der vier Rollen, Vorbild, Visionär, Koordinator und Coach, auch in den größeren Kontext der Organisationen, einschließlich der Familien. Die innere Stimme zu finden ist ein synergetisches Konzept. Das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Wenn Sie also die vier Dimensionen der menschlichen Natur respektieren, entwickeln, integrieren und ins Gleichgewicht bringen, werden Sie Ihr volles Potenzial verwirklichen und dauerhafte Erfüllung erreichen können. Öffnen Sie Ihr Herz. Das Modell der ganzen Person, Körper, Verstand, Herz und Geist, zeigt, wie stark der Ausdruck »Öffnen Sie Ihr Herz« ist. Physisch betrachtet sollten Sie Ihre Gefäße durch richtige Ernährung und genug körperliche Bewegung sauber halten, damit Ihr Herz gesund und stark ist. Emotional sollten Sie Ihr Herz so öffnen, dass Sie bereit sind, andere in das Problem einzubeziehen und gemeinsam Lösungen auszuarbeiten und tief zuhören, um die anderen zu verstehen. Sie sollten Ihr Herz auch mental öffnen, sodass Sie fortwährend lernen, die Leute als ganze Menschen betrachten und aufhören, nach schnellen Patentlösungen zu suchen. Nur dann haben Sie die Freiheit, Führung tatsächlich zu wählen. Schließlich sollten Sie Ihr Herz spirituell öffnen, sodass Ihr Leben von einer höheren Weisheit angetrieben wird, von einem göttlichen Gewissen, dessen Ethik darin besteht, dass Sie sich selbst finden, indem Sie anderen dienen. Etwas gut machen, indem Sie Gutes tun. Nehmen Sie Ihre ganze Intelligenz und Entschlossenheit zusammen und machen Sie sich im Geiste Churchills an die Arbeit. Für jeden Menschen kommt irgendwann im Leben der Augenblick, in dem ihm sozusagen jemand auf die Schulter klopft und ihm die Chance gibt, etwas ganz Besonderes zu tun, etwas Einzigartiges, das auf seine Talente abgestimmt ist. Was für eine Tragödie, wenn er dann nicht auf die Arbeit, die seine größte Stunde sein sollte, vorbereitet und nicht zu ihr befähigt ist.